die ganze Nacht. Trink mit mir heute Nacht, gib es in dich rein. Auch wenn es langsam hell wird, wir werden die Letzten sein. Flaschen fliegen, Gläser klirren, doch das kann uns nicht verwirren. Das Bier fließt an den rauen Mengen, um den Kummer zu verdrängen. Flaschen fliegen, Gläser klirren, doch das kann uns nicht verwirren. Trink mit mir heute Nacht, gib es in dich rein. Auch wenn es langsam hell wird, wir werden die Letzten sein. Heute Nacht gib es in dich rein. Auch wenn es langsam hell wird, wir werden die Letzten.